Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine freie Themennacht und das heißt, dass ihr gerne bei mir anrufen könnt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht ist Martin und Martin ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Martin. Dein Thema? Mein Thema ist ein sehr trauriges Thema. Und zwar, meine Mutter ist vor circa über einem Jahr gestorben. Mhm. Und zwar an einer Nervenkrankheit. Was für eine Krankheit war das? Das ist ALS. ALS? ALS, mhm. Ja. Was heißt das genau? Das ist amyotrophe Lateralsklerose. Mhm. Und was verbirgt sich dahinter? Das ist eine Erkrankung des vegetativen Nervensystems. Und das ist eine fortschreitende Erkrankung. Also bei meiner Mutter hat es so angefangen. Sie konnte irgendwann nicht mehr richtig sprechen. Mhm. Wir haben uns erstmal am Anfang alle gewundert. Es hat sich angehört, wie wenn man betrunken ist am Anfang. Mhm. Ziemlich undeutlich. Mhm. Und dann ging es immer weiter. Irgendwann konnte sie mal gar nicht mehr sprechen. Mhm. Gab es noch andere Symptome? Ja. Welche? Sie konnte nicht mehr essen, sie konnte nicht mehr richtig schlucken. Mhm. Und irgendwann hat sie rapide abgenommen mit der Zeit. Mhm. Das ist ziemlich schnell gegangen, innerhalb von einem halben Jahr. Also die Krankheit trat ein halbes Jahr vorher, bevor deine Mutter gestorben ist, erst auf. Also sie hat sich ein halbes Jahr damit rumgeschlagen mit dieser Krankheit. Ja. Das heißt, das ist dann eine Krankheit, die sehr schnell sich entwickelt. Ja, es ist verschieden bei dieser Krankheit. Mhm. Also es fing an mit den Sprechstörungen, sagst du, und dann, dass sie nicht schlucken konnte. Gab es noch andere Merkmale, wie die Krankheit zutage trat? Sie konnte auch nicht mehr gehen. Das Gehen fiel ihr schwer. Mhm. Irgendwann hat sie dann so eine Art, diese Gehhilfen, wo viele ältere Leute haben, wo man sich dann vorne so abstützt, gehabt und also ich sehe sie noch heute vor mir, ein Bild des Jammers am Schluss, ja. Und vor allem für meinen Vater war es auch sehr, sehr schlimm, ja, weil meine Eltern waren über 34 Jahre verheiratet. Wie alt ist deine Mutter geworden? Die ist 62 geworden. 62, mhm. Dann bist du aber eher so ein Nachzügler, ne? Ein kleiner. Ja, das ist so, gut, ich habe einen älteren Bruder, der ist 11 Jahre älter als ich. Ja. Und, Martin, hast du mich angerufen, um auch über den Schmerz zu erzählen, den du immer noch so empfindest, weil du deine Mutter verloren hast? Oder auch hauptsächlich, um über diese Krankheit ein wenig... Eigentlich beides. Beides. Weil diese Krankheit ist auch noch nicht sehr bekannt. Ich habe das noch nie gehört, auch nicht in dieser Abkürzung. ALS. Kennst du den Stephen Hawking, den Physiker? Ja. Der hat diese Krankheit. Ach, das nennen, das ist die Krankheit. Ja, das habe ich sogar kürzlich erst im Internet gelesen über ihn. Ja. Aber der lebt ja nun schon sehr lange mit dieser Krankheit. Ja, aber das hat mich auch sehr gewundert. Mhm. Wobei das auch immer sehr erschütternde Bilder sind, wenn man ihn öffentlich auftreten sieht. Ja. Er kann ja gar nicht mehr sprechen. Er sitzt ja ganz eingefallen in einem Rollstuhl und kommuniziert nur über seinen Computer mit der Umwelt. Ja. Als deine Mutter damals diese Diagnose bekommen hat, war da schon klar, dass die Krankheit so rapide sich entwickeln wird? Oder hatte man da doch noch Hoffnung, jetzt in Anlehnung auch an Stephen Hawkins? Es gibt ein Medikament, allerdings dieses Medikament, wo es gibt, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, das sind Tabletten, wo meine Mutter eingenommen hat, die verlangsamen die Fortschreitung nur. Also die Krankheit endet in jedem Fall tödlich. Mhm. Warum ist jetzt im Vergleich zum Stephen Hawking, wundert es mich, dass er, also gut, ich möchte jetzt nicht sagen, also ich wünsche es ihm, dass er noch lange lebt, klar. Aber mich wunderte schon, dass mit dieser Krankheit, ich war sehr verdutzt, wo ich das gelesen habe, dass, ja, dass er mit dieser Krankheit so lange lebt. Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Varianten dieser Krankheit und er hat eine andere als seine Mutter. Ja. Wie ist denn deine Mutter dann letztendlich gestorben und woran ist sie gestorben? Ja, ich habe ja vorhin erwähnt, dass sie nicht richtig schlucken konnte und das Atmen vor allem fiel ihr schwer. Es war sehr oft in ihrer Lunge, hat sich sehr oft Schleim gebildet. Und das war so, ich darf mal am Rande erwähnen, ich bin Organist, ich spiele in der Kirche. Ja. Und ich hatte Sonntag, also meine Mutter, die wurde erstmal ins Krankenhaus eingeliefert, mein Vater hat mich alarmiert und angerufen, besser gesagt, und da wusste ich schon, es ist sehr, sehr ernst für meine Mutter. Ja, und am Sonntag, es war am Sonntag, ich habe früh, musste ich in die Kirche Orgel spielen gehen. Ja. Kriege ich einen Anruf von meinem Vater, sagt mein Vater zu mir, ruf einen Pfarrer an, du kannst heute nicht spielen. Das heißt, du warst dann bei ihrer letzten oder in ihrer letzten Stunde bei ihr? Nein, das nicht. Das nicht. Leider nicht. Ich wäre es sehr, sehr gern gewesen. Ist sie dann erstickt, letztendlich? Sie ist nachts erstickt, ja. Sie ist, Und sie ist im Krankenhaus gestorben? Sie ist im Krankenhaus gestorben, ja. Wie lange lag sie im Krankenhaus? Das müssten so 3 Tage gewesen sein. Drei Tage und ja gut, in der Nacht ist es passiert. War sie da alleine? Nein, es war noch eine Patientin mit im Zimmer, die hat es gemerkt, hat die Schwester gerufen. Meine Mutter hatte dazu nicht mehr die Kraft dazu. Und ist das ein sehr schlimmer Tod? Also ich glaube, für meine Mutter war es ein schlimmer Tod, weil ersticken ist glaube ich, kein schöner Tod. Ja. Wenn man das bei vollem Bewusstsein miterlebt, mit Sicherheit, ist es das Grauen, ja. Ja. Du hast gerade erzählt, dass du Organist bist. Ja. Hauptberuflich? Nein, nebenberuflich. Hast du dann auf der Beerdigung deiner Mutter selbst auch gespielt? Orgel gespielt? Ja, hab ich in der Kapelle. Ist das nicht ungeheuer bewegend für einen selbst, wenn man quasi, wenn so ein naher Angehöriger verstorben ist und man begleitet die Feierlichkeiten dann auf der Orgel? Ja, ich konnte mich aber zusammenreißen, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ja. Genau, ja. Kann man das überhaupt, ne? Muss man da nicht so vielleicht so weinen, dass man gar nicht spielen kann? Also ich habe bei der Beerdigung habe ich sehr geweint. Ich habe vor allem auch da geweint, an dem Tag, wo meine Mutter, nachdem meine Mutter gestorben ist, sind dann mein Bruder, seine Frau und die Eltern von meiner Schwägerin auch im Krankenhaus gewesen. Und da ist dann jeder zu meiner Mutter rein. Und mein Vater, der ist fast zusammengebrochen. Also der hat es wirklich fast nicht gepackt. Hattest du ein besonders enges Verhältnis zu deiner Mutter? Würde ich schon sagen, ja. Ja, wenn du halt, ich sagte ja gerade so, dass du eigentlich ein Nachzügler bist. Und diese Kinder haben ja meistens sehr enge Verbindungen generell zu den Eltern, oftmals natürlich dann noch besonders zu den Müttern. Ja. Nun ist das über ein Jahr her, sagst du, dass deine Mutter so gestorben ist. Ja. Wie ist denn im Moment so dein Gefühlszustand, ich sag mal so die Trauerphase? Ja, also momentan geht es wieder mittlerweile, nur in manchen Situationen bräuchte ich sie, wenn es mir manchmal schlecht geht. Wohnst du doch mit dem Rest der Familie zusammen oder lebst du alleine? Nein, ich wohne bei meiner Freundin. Bei deiner Freundin. Zeit. Ja, und momentan ist es mir zeitlich nicht so sehr oft möglich, ans Grab zu gehen, ja, weil ich momentan gerade im Umzug stecke noch und ich komme aus Süddeutschland, aus Pforzheim, sagt dir das was? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Martin, ich hätte noch eine Frage zu der Krankheit. Ja. Weiß man, wie diese Krankheit entsteht, welche Ursachen dahinter stecken? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nein, das ist einfach aufgetreten. Ja, man hat erst vermutet, dass es eine Art Schlaganfall ist. Und der Arzt hat auch erst gezögert mit der Diagnose, der Hausarzt. Ja. Und dann hat sich es im Krankenhaus dann herausgestellt, dass es diese Krankheit ist. Ja. Martin, es tut mir sehr leid, dass du deine Mutter verloren hast. Und vor allen Dingen auch mit ansehen musstest, wenn sie so gelitten hat und so eine schwere Krankheit hatte. Ja. Und das wird sicher noch lange dauern, ehe man das so einigermaßen verarbeitet, kann man nicht sagen, bis du dich damit arrangiert hast. Ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Tag, wo mein Vater mir das gesagt hat, die Mutter ist gestorben, ich habe am Anfang erst noch nicht so richtig gerafft, muss ich sagen. Das war so ein Gefühl, so ich war erstmal total geschockt und die Trauerrate kam eigentlich erst später, wo ich meine Mutter dann so im Bett liegen sah. Sie war um den Kopf hatte sie eine Bandage und sie war ganz kalt. Ich habe sie geküsst, ich habe sie angefasst, sogar wo sie noch im Sarg lag. Also am Tag der Beerdigung war ja der Sarg noch offen, wo man es noch zu ihr gehen konnte. Ja. Und das hat eigentlich keiner, ich war eigentlich der Einzige, außer mein Vater noch. Mhm. Ich bin zu ihr hin, ich habe ihre Wange gestreichelt, ich habe sie geküsst auf die Stirn. Und lieber Martin, es tut mir sehr, sehr leid. Mhm. Sehr, sehr leid. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Von Herzen. Und wir haben jetzt ein bisschen was über diese Krankheit erfahren, von der ich nicht wusste, dass die Krankheit von Stephen Hawking auch so heißt. Ja. Alles Gute von Herzen. Und ich wollte nur noch sagen, dass deine Sendung total super ist. Dankeschön. Mach's gut. Gute. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Nächster Anrufer ist Marc und Marc ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Marc. Um was geht's bei dir? Ja, ich sag mal, um es mal zu beschreiben, ich habe eine Freundin, mit der ich ein Kind habe. Ja. Und ich habe im Januar mit der Schwester von ihr ein Verhältnis gehabt. Ein kurzfristiges. Und sie ist jetzt schwanger von mir. Ah, die Schwester von deiner Freundin ist jetzt auch schwanger von dir. Genau. Wie lange bist du mit deiner Hauptfreundin, also mit deiner Freundin zusammen schon? 3,5 Jahre. 3,5? Ja. Ja. Und ihr habt ein Kind, sagst du. Wie alt ist das Kind? 2. 2. Wie ist euer Verhältnis eigentlich so? Wir verstehen uns, also sag ich mal, ganz gut. Wir ergänzen uns gegenseitig. Ja. Wir machen die Hausarbeit gemeinsam. Wir verstehen uns einfach super. Ja, ihr lebt also auch zusammen in einer Wohnung. Ja, genau. Ja. So, jetzt kam es zu einem Verhältnis mit der Schwester deiner Freundin. Ja. Was heißt denn Verhältnis? Über einen längeren Zeitraum? Nein, das war eigentlich nur ein One-Night-Stand. Und zwar im Januar. Ach so. War meine Frau samt meinem Sohn im Urlaub. Ich konnte nicht mit, weil ich arbeiten musste. Mhm. Und die Schwester hat im Januar Geburtstag. Mhm. Die hat mich dann eingeladen. Mhm. Ja, okay, habe ich gesagt, gehst hier hin. Mhm. War auch da. Mhm. Abend war lustig, haben viel getrunken. Ja. Ja, und dann wollte ich aber nicht mehr nach Hause fahren. Ich denke mal, das macht sich nicht so gut mit Alkohol am Steuer. Ja. Und da hat dann gefragt, ob ich bei ihr irgendwo übernachten kann. Mhm. Ja, meinst du, kannst im Nebenzimmer von mir übernachten. Ja, soweit, ja, so gut. Alles einleuchtend. Ne? Ja. Aber dann? Halt, ja, und dann irgendwann in der Nacht haben wir uns noch unterhalten. Mhm. Bei dieser Unterhaltung ist es dann natürlich nicht geblieben. Mhm. So, aber sowas fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Und nein. Das geschieht auch nicht alleine. Warst du sehr blau? Ich war betrunken, aber ich will jetzt auf gar keinen Fall auf den Alkohol abschieben. Mhm. Weil das heißt, du kannst dich auch gut erinnern an die Situation in dieser besagten Nacht. Von wem ist denn da die Initiative ausgegangen? Ja, ich sag mal, ich glaube von mir, aber ich bin mir da selber nicht ganz sicher. Mhm. Also du glaubst von dir, auf jeden Fall haben beide, von wem die Initiative auch immer ausging, mitgemacht. Und genau. Ja. Wie war das denn am anderen Morgen? Da war man dann nüchtern oder etwas verkatert, wusste aber, was geschehen war. Was für eine Stimmung, Atmosphäre war da zwischen dir und deiner Schwägerin eigentlich? Ja, ich sag mal, es war eine Stimmung, wir haben darüber gesprochen, also was passiert ist am anderen Morgen, haben gesagt, es bleibt bei diesem einen Mal und kein Wort zu niemandem, aber das bleibt unter uns. Mhm. Ja. Wäre natürlich auch ein Deal, wo man sagt, okay, könnte man mit leben, aber nun ist sie schwanger. Ihr habt vorher auch noch nie etwas von Verhütung gehört, ne? Gehe ich mal von aus. Doch, eigentlich schon. Ach so. Ah. Und das ist jetzt auch da reingezaubert, das Kind. Wie kam das denn? Wie meinst du das jetzt? Ja, ich meine, ihr habt ja offensichtlich nicht verhütet. Nee, verhütet haben wir nicht. Nö, natürlich, nö. Wie sollte man auch? Warum sollte man das auch tun? Ja, ich schätze mal, wir haben auch beide nicht dran gedacht. Ich sag mal, aber ihr seid, du bist 28 Jahre alt und die Frau ist wie alt? 17. 17 erst? Ja. Das kommt auch noch dazu. Ja, das ist etwas heikel. Wie, in welchem Monat ist sie jetzt schwanger? Im fünften. Im fünften, klar. Im Januar ist es passiert. Und so, niemand weiß davon? Bis jetzt noch nicht. Niemand, absolut niemand. Wie ist das Verhältnis der beiden Schwestern miteinander? Ja, das sind zwei Dickköpfe. Ich sag mal, wenn die eine der einen was anderen was sagt, die kriegt das in den falschen Hals, ist jetzt vorprogrammiert. Ah, also daraus schließe ich, dass die sich gerade nicht so gerne in den Armen liegen. Grün. Bitte? Die sind sich nicht ganz grün. Die sind sich nicht so ganz grün. Was sagt denn die Schwester deiner Freundin jetzt zu dieser Situation? Für sie ist das doch auch ungeheuer peinlich, dass sie quasi ihre Schwester, ihre eigene Schwester hintergangen hat mit deren Freund. Ja, ich sag mal, sie macht sich das Leben da ziemlich einfach. Sie sagt, bring es deiner Freundin bei. Also ihr ist das völlig egal, wenn das Verhältnis dann zwischen ihr und ihrer Schwester zerrüttet ist. Das macht ihr nichts aus. Das macht ihr nichts aus. Ich sag mal, sie will das Kind auf jeden Fall behalten. Mhm. Gab es in der Diskussion in den letzten Monaten hier, lass es abtreiben und dann ist die Sache, dann wird das nie jemand erfahren? Nein, ich sag mal, das war eigentlich nie ein Diskussionsthema, weil ich sag mal, sie ist streng katholisch. Ich bin zwar evangelisch, aber ich sag mal, deshalb haben wir auch darüber gar nicht gesprochen. Ich wusste, dass sie es behalten wird. Das war von Anfang an. Ja. So, jetzt kannst du deine Freundin einschätzen. Ihr seid 3,5 Jahre zusammen, sagst du, ihr habt ein Kind miteinander und jetzt wird sie irgendwann über kurz oder lang erfahren, dass ihr Freund, nämlich du, der Vater des Kindes ist, das ihre junge Schwester jetzt bekommt. Was meinst du, wie sie darauf reagiert? Ganz einfach, sie wird mich tierisch zusammenfalten und wird abhauen. Dann sehe ich sie nie wieder und mein Kind auch nicht. Du meinst, dass sie so heftig reagiert und dass man da gar nichts reden kann, von wegen, es ist passiert und ich war etwas betrunken und es war eine einmalige Sache? Nee, keine Chance bei ihr. Sie ist, sag ich mal, sehr temperamentvoll, das Gegenteil von mir. Sie wird mich zusammenfalten, danach wird ihre Schwester dann glauben müssen und dann ist sie weg. Also ich sage, ich weiß 100%, wenn ich es ihr sage, das war der letzte Tag mit ihr. So, nun bist du ein erwachsener Mann und das Mädel ist 17, aber nun auch bald erwachsen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr genau über dieses Problem auch schon mal beraten habt. Wie gehen wir jetzt mit dieser Tatsache, dass sie schwanger ist und bald ein Kind kriegt, um? Was sagen wir der Familie? Wer ist der Vater? Zu welchem Resultat seid ihr gekommen? Ja, ich sag mal, sie hat überlegt, sie weiß, kennt ja auch ihre Schwester, so ein bisschen, obwohl sie nicht ganz grün sind. Sie sagte, du wirst sie verlieren. Ich meine, das weiß ich auch, dass ich sie verlieren werde. Meinst du nur, ich sag's dir ganz ehrlich, wir beide können kein Verhältnis miteinander eingehen. Du bist mir effektiv zu alt. Ich habe auch gerade so verstanden, dass du sie auch nicht gerade, dass du nicht verliebt bist in sie. Das war so eine einmalige Sache und das war's dann. Ja, genau. Ja, ja, aber was will man denn sagen? Was will sie denn sagen, von wem das Kind ist? Weil sie sagt im Endeffekt, du musst es sagen, dass das Kind von dir ist. Achso, sie besteht auf die, letztendlich besteht deine, also die ich sag mal, ich nenne sie mal die Schwägerin besteht auf die Wahrheit. Genau. Ah ja, und somit stehst du natürlich jetzt völlig in der Ecke und musst irgendwie handeln, ne? Ja, natürlich, sag mal, wie du sagst, ich stehe in der Ecke, ich kriege Druck von meiner, in Anführungsstrichen, Schwägerin, meine Freundin ist dabei und dann noch ihre Eltern, also sag mal, ich stehe da wirklich in der Ecke und kann mich verlassen. Erpresst die Schwägerin dich dann quasi, oder übt sie in einer gewissen Weise Druck aus, dass sie sagt, wenn du es nicht bald kundtust und sagst, dann sag ich es. Ist es ja, so? Ja, ich sag mal, sie haben mir bis Mitte Mai Zeit gegeben. Bis Mitte Mai muss ich meiner Freundin beigebracht haben. Also. Das war schön, wir haben noch Anfang Mai. Ja. Nur, ich sag mal, die Zeit gewinnt mir. Ja. Also Marc, dann bleibt dir überhaupt gar nichts anderes übrig. Ja, aber... Es bleibt dir nichts anderes übrig. Du hast es nun mal, du hast es verursacht, das Ganze. Ja. Mitverursacht. Und die Schwägerin will, dass klar wird, wer der Vater ist. Ich finde ja auch richtig, dass das klar wird, auch für das Kind später mal. Und man kann mit so einer großen Lüge nicht leben, auch nicht in so einer Familie leben, finde ich. Na, ja, das stimmt. Nur ich sag mal, ich will aber auf deiner Seite meine Freundin nicht verlieren. Tja. Das kann ich gut verstehen, dass du sie nicht verlieren willst. Aber darauf muss man jetzt erstmal hoffen, wie sie reagiert. Und vielleicht kannst du ja was retten, indem du das wirklich so erklärst, schilderst, wie du es mir geschildert hast. Dass es eben eine einmalige Sache war, nach dem Motto, es kann ja mal passieren. Aber es darf natürlich nicht passieren. Es wäre ja noch viel schlimmer, wenn du jetzt parallel wirklich ein Verhältnis zu der Schwester über einen längeren Zeitraum gehabt hätte, mit Liebe und allen möglichen Gefühlen im Spiel. Das wäre ja noch viel dramatischer gewesen. Ja, es wäre echt wirklich damals schwer gewesen. Ich bin froh, dass es so nicht ist, aber ich sag mal, es wird schon so schwer genug. Es wird so schwer genug und da musst du jetzt durch. Und du kriegst nicht beides hin. Du kannst nicht die Wahrheit haben und die glückliche, unbeschwerte Beziehung weiterführen. Das geht nicht. Es schließt einander aus. Und ich würde ja wirklich dringend raten, selbst jetzt initiativ zu werden und selbst von dir aus mit deiner Freundin zu reden. Es ist viel schlimmer noch für dich, wenn sie es über die Familie oder über irgendjemand anderen oder gar über ihre Schwester dann direkt erfährt. Also mal, bisher weiß also nur ihre Schwester und ich von der ganzen Sache. Eben. Aber das kann natürlich sich auch ändern, wenn deine Schwägerin jetzt vielleicht dann doch irgendwie redet, ab Mitte Mai, kann ja sein. Ja, sie hat gesagt, also 15. Mai steht da. Wenn sie ja, so habe ich es gerade verstanden. Wenn ich dann nichts gesagt habe, dann also Marc, da musst du jetzt durch. Ja. Da musst du durch. Da kann ich dir auch, kann kein Mensch auf dieser Welt dir einen anderen Rat geben, wie du das machst, außer sag die Wahrheit und hoffe auf das Glück, dass eure Beziehung vielleicht doch bestehen bleibt oder nach einer gewissen Irritation vielleicht wieder zueinander findet. Ja, ich wünsche es mir, aber ich glaube es nicht. Tja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss, Marc. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, meine Nummer hier im Studio, über die ihr mich kostenfrei erreichen könnt. Und Telefonnummer, Faxnummer 0800 5678 110. Sonja begrüße ich herzlich, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sonja. Hallo Domian. Ja, jetzt bist du da. Ja. Und über was unterhalten wir beide uns? Über den Tod meines Bruders. Also auch so eine Geschichte wie gerade vorhin eigentlich, aber ich finde schon, also doch sehr anders eigentlich. Ja, wie alt ist denn dein Bruder geworden? Der ist 2 geworden. Ach, so ein kleiner Bruder. Der war sehr klein, ja. 2 Jahre, bitte? Sehr klein, ja. Sehr klein, ja. Wann ist er verstorben? Dieses Jahr sind 5 Jahre her. Mhm. Wie kam das, dass der kleine Junge im Alter von 2 Jahren verstorben ist? Ja, das war, also wir waren im Urlaub, meine Family und ich. Mhm. Und dann wollten wir nach Hause fahren, weil er hat Neurodermitis sehr stark und er hat halt da die Luft nicht vertragen, wo wir waren. Und ich weiß nicht, ich glaube, da waren Milben und sowas. Und deswegen sind wir nach Hause gefahren. Mhm. Und auf dem Heimweg haben wir an so einer Hauptstraße eine Metzgerei gesehen, wo man auch essen konnte. Mhm. Und wir haben halt was gegessen und dann ist meine Mutter raus, hat meine Mutter mich und meinen anderen Bruder schon mal rausgeschickt, weil sie wollte bezahlen. Und dann ist es halt so gewesen, dass der Kleine sich halt von meiner Hand losgerissen hat und auf die Straße gelaufen ist. Und dann von einem Auto gefahren wurde. Vor deinen Augen? Ja. War er sofort tot? ich glaube schon. Also der Arzt, der da war, der meinte, der hätte noch einen Puls gefühlt, aber vielleicht, ich weiß nicht. Aber nochmal die Situation. Du gehst mit dem Kleinen raus, hältst ihn an der Hand, er reißt sich los, weil er vielleicht irgendwas gesehen hat oder weil er irgendwo hinlaufen wollte. Hast du eine Idee, warum er sich losgerissen hat? Nein, wir mussten über die Straße laufen, weil auf der anderen Straßenseite stand das Auto. Achso, er wollte einfach zum Auto rüber. Ja. So, jetzt reißt er sich los. Ja. Hebt man das Telefon ab. Sag, du bist gerade im Fernsehen, du kannst nicht reden. Nein, ist schon gut. Ist schon gut. So, er reißt sich also los von der Hand, er läuft auf die Straße und ein Auto ergreift ihn. Ja. Du stehst am Straßenrand. Ja. Und du siehst das alles und bist Zeugin quasi davon. Bist du dann direkt hingelaufen zu ihm und hast geguckt, was ich los weiß ist? Nicht. Nee, ich bin zu meiner Mutter gelaufen und habe geschrien und gesagt, der Jonas und ich weiß nicht, also. Mhm. Aber das ist, weiß ich nicht, man sieht das alles noch so vor einem. Ja, aber du hast dir den Anblick des vermutlich sehr schwer verletzten kleinen Bruders erspart. Oder nee, das habe ich gesehen. Das hast du auch noch gesehen? Ja, ich bin ja dann wieder raus und dann. Was hast du denn gesehen? War er sehr verletzt? Sichtbar verletzt? Nein, er lag da und es sah aus, als ob er schlief. Und das aus seinem Ohr hat es halt geblutet. Hm. Ja. Dann kam nach wahrscheinlich langer Zeit, man hatte das subjektive Empfinden, so obwohl es sehr kurz ist, einen Rettungswagen. Ja, die haben einen Krankenwagen, wurde angerufen von einem LKW-Fahrer. Hm. Und der kam dann, ich weiß nicht, eine ewig lange Zeit später. Und ja, in der Zeit wurde ich halt davon abgehalten, zu ihm zu gehen. Und dann kam ein anderer Arzt aus irgendeiner Praxis und hat irgendwas gemacht. Und ja. Wie hat denn der Fahrer reagiert, der nun schuldlos war? aber für den das ja wahrscheinlich auch ganz schlimm war. Der ist zuerst weitergefahren. Ich weiß nicht, hat irgendwann ist er dann zurückgekommen, weil sein Sohn im Auto wohl gesagt hat, da war irgendwas. Ach so, er hat das gar nicht direkt bemerkt. Er hat gar nichts gecheckt. Mhm. Überhaupt nicht. Sag mal, Sonja, nun kann ich mir gut vorstellen, dass du dir damals irrsinnige Vorwürfe gemacht hast. Ist das so? Ja. Mir wurde immer gesagt, nein, du kannst da nichts für, aber es ist klar. Und vor allen Dingen nachts, wenn man träumt, dann träumt man nicht, dass man den an der Hand hält, sondern ich weiß nicht, dann kamen schon so Träume, dass ich den auf die Straße geschubst habe oder so. Ich weiß nicht. Hat denn die Familie, der Rest der Familie wirklich ganz, ganz fest zu dir gestanden? Oder hattest du doch schon mal das Gefühl, dass die denken, na, sie hätte vielleicht doch ein bisschen besser aufpassen können? Meine Großeltern und meine Mutter haben schon sehr zu mir gehalten und meine Freunde und die haben sehr zu mir gehalten. Aber mein Stiefvater, der, weiß ich nicht, da kam das schon manchmal rüber, dass er so... War denn der ist dein Stiefvater denn der Vater des Bruders gewesen? Ja. Ja. Und der war halt auch nicht bei dem Urlaub dabei. Und... Der hat einem halt schon Vorwürfe gemacht. Wie waren denn dann so die ersten Wochen und Monate nach diesem schrecklichen Unglück für dich? Am Anfang konnte man das gar nicht begreifen. Ich bin morgens aufgestanden und dachte, der muss doch da jetzt sein. Und da hat man es gar nicht, ich weiß nicht, das war vielleicht noch so ein zu großer Schock. Da ging gar nichts, also man hat es nicht verstanden. Und dann nach der Zeit wird man halt immer trauriger und dann wird man von jedem angesprochen, also ziemlich, ich weiß nicht, nicht nett. Also jeder dann, ach, dein Bruder ist gestorben, ich war damals 14 und dann bin ich halt in die Schule gekommen und dann kam das Ding ja, ich habe gehört, dein Bruder ist gestorben und was ist denn passiert und bist du da schuld? Ja, so fragen die Leute dann. Ja. Haben auch Leute, Fremde, also Schüler, Mitschüler, gesagt, dass du schuld bist? Nein, nicht direkt. Also das kam, da kam schon ein Teil von der Familie. So. Also von der Familie des Stiefvaters? Nein, von meiner Familie, also von meinem väterlicherseits die Familie. Da kam dann wahrscheinlich, ich weiß nicht warum, vielleicht haben die das nicht gepeilt, auf jeden Fall kam dann von meiner Großmutter dann die erste Frage, die sie gestellt hat, bist du das schuld? Aber das war auch nicht böse gemeint oder so, ich weiß nicht, das kam im Affekt. Aber dennoch, auch wenn man nur so als immerhin erst 14-Jährige so durch die Blume sowas gefragt bekommt, ist das doch ganz schlimm, ne? Du warst ja wahrscheinlich selbst so traurig darüber, dass dein Bruder verstorben war und hast dir selbst irgendwie Vorwürfe gemacht und dann kommt von außen auch noch so dieses, na, vielleicht warst du doch schuld. Das stelle ich mir für ein 14-jähriges Mädchen ganz, ganz, ganz dramatisch vor, damit umzugehen. Ja, es war schwierig und es ist immer noch schwierig, also schon... Ist das denn heute das Verhältnis zu deinem Stiefvater beispielsweise, ist das wieder eingerenkt und geklärt oder schwebt das immer irgendwie noch so als Schatten über euch? Nein, ich glaube, es ist eigentlich ja geklärt, weil er ist mit ausgezogen irgendwann, also meine Eltern haben sich dann getrennt. Ach so. Es hat nicht mehr so den Kontakt zu ihm, wie ich ihn vorher hatte. Ich wollte gerade noch fragen, wenn man dann in der Schule ständig angesprochen wird, ich habe gehört, dein Bruder ist verstorben, was ist denn da passiert und so. Ich stelle mir das auch sehr schwer und eigentlich auch sehr schmerzlich vor, das dann immer wieder zu erzählen. Man will doch eigentlich dann nur seine Ruhe haben und vielleicht nur mit ein paar guten Freunden darüber sprechen, oder? Ja, also ich habe auch dann immer kein Kommentar gegeben und habe halt so mit den besten Freundinnen dann geredet und... Ja. So 5 Jahre ist es her. Wie denkst du denn jetzt heute über all das? Ich weiß nicht. Ich finde, irgendwie ist das eigentlich das Gleiche, wie als es ein paar Monate her war. So. Weil in den Nächten kommt genau das Gleiche und man sieht so alles haargenau vor sich. Und echt? Du hast heute noch diese Träume? Auch die Träume, dass du ihn irgendwie schubst auf die Straße? Das kommt schon vor, ja. Also es ist so, dass ich dann nachts halt auch aus Schweiß gewartet aufwache und ich weiß halt noch, wie diese Metzgerei hieß und dann war da noch ein Fotoladen und man sieht so alles. Und man sieht das Kind da liegen und wie das halt blutet und man sieht sich selber schreien und... Hat dir da jemand bei geholfen? Gab es einen Psychologen oder einen Psychiater, der dich ein bisschen betreut hat? Oder hast du das mit der Familie, mit deiner Mutter beispielsweise alleine hinkriegen müssen? Mit meiner Mutter habe ich gar nicht darüber geredet. Also, weil sie konnte selber halt nicht so damit umgehen, glaube ich. Ich meine, verständlich. Und sie hat mich dann zu einem Kinderpsychologen geschickt. Ja. Aber der hat mir Mathematikaufgaben gestellt. Mathematikaufgaben? Ja, so und logisches Denken und gucken wahrscheinlich, ob ich noch ganz dicht bin. Also ja. Klartext, das hat ja auch nicht großartig weitergeholfen. Offensichtlich nicht, wenn du heute nach 5 Jahren immer noch so davon träumst und sehr so gefangen bist von all dem, was geschehen ist. Besuchst du deinen kleinen Bruder oft auf dem Friedhof? Nein, gar nicht. Also sehr, sehr selten. Vielleicht einmal im Jahr. Das war's, weil ich weiß nicht, ich habe zu dem Friedhof halt nicht so die Beziehung. Wie hast du denn die Beerdigung in Erinnerung? Also als er gestorben ist danach, ich wollte ihn nochmal sehen, weil ich wollte ihn nicht blutend sehen. Und er wurde halt hergerichtet im Prinzip. Und das war halt wie vorhin beim ersten Kerl, der das mit seiner Mutter erlebt hat, so ähnlich. Also er war blau halt durch die Kälte und er war ganz kalt und das hat er streng gerochen und das war schon sehr komisch. Das heißt, du hast ihn auch nochmal angefasst dann? Was? Ich habe ihn nochmal angefasst. Wo war das dann? In der Leichenhalle oder beim Bestatter oder wo? Das war in einer Leichenhalle. Mhm. Also am Friedhof ist so eine Leichenhalle und da konnte man das nochmal sehen. Ja. Und dann die Beerdigung war sicher, ich stelle es mir unbeschreiblich vor, dass man das alles in einem zusammenbricht, wenn man dann auch den Grab, den Sarg sieht, wie er in die Erde versenkt wird. Ja, es war halt schon sehr traurig. Es war halt, ich bin dahin und dann habe ich halt die Blumen da reingeworfen und dann halt sehr geheult und auch kurz vorm Zusammenbruch und dann war ich halt weg und dann war ich auch 1,5 Jahre nicht auf dem Friedhof, weil ich halt die schlechte Erinnerung damit hatte. Und, hast du zu Hause ein Foto von ihm stehen oder hängen? Ich habe ein Foto von ihm mit mir zusammen. Sonja, ich habe eine sehr nette Psychologin hier im Hintergrund arbeiten heute Nacht. Das ist die Anna. Ich möchte gerne, dass du mit ihr noch jetzt ausführlicher sprichst. Ist das in Ordnung für dich? Das wäre okay. Ja. Dann leg du bitte auf und das heißt die Anna, ruft dich gleich an. Ich hoffe, dass ihr vielleicht noch einen Weg findet, dass man dir helfen kann. Ich bin eigentlich von überzeugt, dass es einen Weg gibt und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Sonja. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 40 Sekunden, wir machen eine kleine Pause. Nur 33, 17 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine freie Themensendung. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Johannes begrüße ich herzlich. Johannes ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Johannes. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist... Ich bin seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ja. Wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet. Und im Jahre des Herrn 2002 will sich meine Frau einen Lebenstraum erfüllen und sie wird nach Italien in die Toskana gehen. Also in diesem Jahr noch? In diesem Jahr noch, also im Sommer. Was heißt in die Toskana gehen? Für immer oder was? Ja, für die nächsten Jahre, sage ich mal. Ohne dich oder wie? Ohne mich, ja gut. Ich meine, ich muss natürlich sehen, dass der Rubel hier noch irgendwo rollt in Deutschland. Also ich bin nicht in der Lage, irgendwo in Florenz oder in Italien einen Job anzunehmen. Dazu reichen die Sprachkenntnisse nicht aus und die Gehälter sind auch nicht so wahnsinnig prickelnd in Italien. Aber das hat sich natürlich jetzt nicht jetzt auch erst dieses Jahr ergeben, sondern das hat sich natürlich angekündigt. Also sie hatte immer den großen Traum, irgendwann will ich in Italien leben. Irgendwann. Und hat sich dann dieses Jahr 2002 als feste Marke gesetzt. Bis dahin muss es geschehen sein, oder? Nee, das nicht, sondern wir waren Weihnachten da unten und es hat sich eine Veränderung hier in meinem Tätigkeitsfeld, also in meinem Beruf gegeben halt. die Kinder, wir haben zwei Kinder, zwei Söhne, der eine ist 12 und der eine ist 6. Also der eine macht gerade einen Schulwechsel mit 12 und nach den ersten zwei Klassen im Gymnasium. Ja, Moment, sollen die mit nach Italien? Die gehen mit nach Italien, selbstverständlich. Können die so gut Italienisch? Die gehen auf die amerikanische Schule in Florenz, sodass sie dann in Englisch unterrichtet werden. Und da haben sie, glaube ich, eine gute Chance, da einzusteigen. Mhm. So gut können die nicht Italienisch. Was will deine Frau denn dort machen? Schönes Leben, oder was? Erstmal schön leben. Gut, aber meine Frau überlegt natürlich auch, wie sie das Leben oder wie sie unser Leben mitfinanzieren kann. Also die hat da verschiedene Drähte und Kontakte zu Medien. Also die wird für italienische Zeitungen übersetzen, also aus dem Italienischen ins Deutsche hinein. Als freie Mitarbeiterin. Das ist schon sehr gut. Ja. Wie wollen die dort unten leben? Haben die ein Haus? Wohnen? Haben ja, die ein nein. Haus? Wir haben 1989, wie das so ging halt damals an der Börse, ne? Gingen die Kurse noch relativ steil hoch. Mhm. Hatten wir gut Geld investiert und das haben wir 1990, bevor der große Crash dann kam, haben wir dann alles verkauft, weil wir dieses Haus kaufen wollten. Und von dem Geld haben wir uns dann ein sehr schönes Ferienhaus in der Toskana gekauft. Jetzt höre ich aus dem heraus, was du mir erzählt hast, dass du irgendwie ein bisschen sauer bist, dass deine Frau das alleine durchzieht und du alleine hier in Deutschland, im verregneten Deutschland sitzt. Natürlich. So? Erstmal muss ich sagen, ich meine, wir hatten einen gemeinsamen Vertrag, das hieß, sie macht das Haus, den Haushalt und die Kinder und ich mache den Beruf und ich habe das ganz, ganz gut gemacht. Also darf ich kurz fragen, was du vom Beruf bist, was du machst vom Beruf? Ja, ich bin im Management tätig. Mhm. Ich war auf diversen Geschäftsführerpositionen etc. Ne? Mhm. Und das lief eigentlich, die Karriere lief ganz vernünftig. Mhm. Das hat viel Spaß gemacht, denke ich. Und du hast im Moment auch einen guten Job noch? Nee, zurzeit habe ich keinen guten Job, aber ich wechsle gerade. Nur die Konjunktur ist nicht gerade so prickelnd. Aber es steht in Aussicht, dass du wieder einen guten bekommst? Ich habe wieder einen neuen Job, auch was sehr, sehr Interessantes, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Aber auf der Ebene verdient man ja schon ganz gut Kohle. Dann könnte man das doch so arrangieren, dass du in der Woche halt in Deutschland lebst und am Wochenende dorthin fliegst und dort bist. Ja, richtig. Das müssen wir höchstwahrscheinlich auch so machen. Aber trotzdem erlebe ich ja zum ersten Mal seit 20 Jahren, dass ich von meiner Frau und vor allen Dingen von den Kindern getrennt bin. Ne? Und so viel Kohle wird auch nicht da sein, dass ich jedes Wochenende einfach hier von Köln oder von Frankfurt aus nach Florenz fliege. Bist du ein bisschen sauer auf deine Frau, dass sie das jetzt so durchzieht? Ja, ich bin schon irgendwo sauer, ne? Weil ich weiß, wenn ich sage Nein, dann verderbe ich ihr den Spaß, dann hat sie auch keine Chance, letztendlich ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Das möchte sie gerne. Wie ist das denn mit den Kindern? Haben die überhaupt Lust dazu, hier im Freundeskreis zu verlassen, ganz neu anzufangen, dann auch noch in der fremden Sprache, wohl dann Englisch, aber immerhin ist es ja eine Fremdsprache? Ja, die Kinder, gut, ein Aspekt ist natürlich, dass die Kinder diesen Entschluss nicht umdrehen können. Mhm. Ne? Gut, aber die haben ja eine Meinung. Was sagen die? Die haben eine Meinung. Mhm. Sie haben eine Meinung, die ist differenziert. Sie finden das hier auch sehr, sehr schön. Also wir leben auch nicht so schlecht hier in Deutschland. Und aber sie tragen schon den Entschluss, nach Italien zu gehen und sie kommen da auch in eine hervorragende Schule und auch eine super Umgebung hinein. Ne? Und sie kennen die Umgebung ja auch, weil ihr so oft den Urlaub dort wart. Ganz und sie kennen genau, das Haus und so weiter. Wir fahren seit 4 Jahren beständig in diese Richtung. Wann soll das losgehen? Nach dem Sommer? Nach dem Sommer, ja. Nach dem Sommer. Zum 1. September. Gab es denn jetzt zu, gab es zwischen dir und deiner Frau deshalb Stress? Richtig Streit? Ja, klar, natürlich. Wir haben diverse Horoskope erstellen lassen, also ganz seriöse Astrologen daran gelassen, die wir auch bei uns in der Familie haben. Und die haben natürlich vorhergesagt, dass das Thema nicht einfach wird und dass extrem viel Arbeit auf uns zukommt. Also ich glaube, da muss man kein Astrologe sein, um das vorherzusagen. Also ich will dir sagen, ich wäre an deiner Stelle auch sauer. Nur weil die Dame ihre Selbstverwirklichung und ihren Spaß da unten haben will, modelt sie die ganze Familie um, die Jungs werden aus ihrem Umfeld gerissen, du wirst alleine gelassen. Ich wäre da auch sauer. Ich würde sagen, pass mal auf, Mädel, ich finde es auch eine tolle Sache, aber lass uns das dann machen, wenn es alle, vielleicht wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn ich auch beruflich so gefestigt bin, dass wir wirklich gut Kohle haben und ich kann hin und her jetten oder sowas. Aber jetzt, in dieser Situation es zu machen, wäre ich an deiner Stelle auch sauer. Nun ist das Ding jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten halt, ne? Und wenn, dann habe ich höchstwahrscheinlich den Fehler oder haben wir den Fehler gemacht, dass wir uns da vor 3 Jahren haben hinreißen lassen, eben dieses erstmal Ferienhaus zu kaufen, ne, was zwar wunderschön ist und toll ist und wir leben da wunderbar. Vor 3 Jahren, ich glaube, du hast dich vorhin versprochen, du hast von 89 was gesprochen, das war 99 dann. 99, also ja. Ja, wir haben das 1989 haben wir das entdeckt, 90 haben wir das gekauft, 89 war verkehrt. Wie ist denn eure Ehe eigentlich so? Ja, das belastet das Thema natürlich, unsere Ehe belastet das natürlich immens. Nee, ich meine vorher. Ist das eine harmonische Liebesehe gewesen? Trotz das war sicher eine harmonische Liebesehe, aber meine Frau hat natürlich noch ein anderes Thema zu bewältigen gehabt. Das ist ihre Vergangenheit zu ihrer Familie. Und sie hatte auch ein relativ schwieriges Elternhaus gehabt, ist von ihrem Vater diverse Male verprügelt worden. Und hat natürlich sehr, sehr lange dran gearbeitet, sich davon abzunabeln, sich davon frei zu schwimmen, eine eigene Position zu bekommen und eine eigene Selbstständigkeit zu bekommen. Also meine alten Tanten hatten immer so einen schönen Spruch, jeder von uns hat so sein Päckchen zu tragen. Ne? Ja, das ist richtig. Ist irgendwie eine Allerweltsweisheit, aber stimmt schon. Und was du da gerade erzählst von deiner Frau, jeder hat ja so seine Probleme zu meistern. Ist sie eigentlich auch berufstätig hier in Deutschland? Sie ist auch hier in der Erwachsenenbildung berufstätig. Mhm. Das macht ihr aber nicht besonders viel Spaß. Mhm. Ne? Aber sie möchte viel lieber, sagen wir, in Italien leben und dort, ja, wer möchte dort das realisieren. Ja. Halt, ne? So, aber jetzt ist im Prinzip alles so weit eingefädelt, dass du gar nicht mehr sagen kannst, stopp, so machen wir es nicht. Das geht gar nicht. Ich kann eigentlich fast nicht mehr sagen, stopp. Auch durch meine beruflichen Wechsel war es auch fast antizipierbar, dass ich irgendwo, wenn wir in Köln wohnen, dass ich vielleicht den Job in Berlin oder in Hamburg bekomme. Und dann sind wir ja das Wochenende auch nur zusammen und in der Woche hänge ich auch irgendwo an dem Platz. Verstehe. Ja. Machst du dir Sorgen, dass die Ehe dadurch vielleicht jetzt Risse kriegt oder gar zerbröselt? Ja, ich mache mir eigentlich Sorgen, dass die Ehe, die sehr, sehr in den letzten Jahren auch dadurch sehr, sehr strapaziert worden ist, dass sie natürlich noch brüchiger wird oder noch schwieriger wird. Also ich glaube auch, dass der Fehler schon begangen wurde und dass es jetzt schwer rückholbar alles ist. Man kann vielleicht jetzt auf dem Standpunkt stehen, okay, es ist jetzt so, jetzt müssen wir versuchen, das Beste rauszumachen. Vor allen Dingen auch für die Kinder, ne? Dass die Kinder zumindest ihren kontinuierlichen Kontakt zu dem Vater haben. Generell finde ich das nicht gut, muss ich ja nochmal sagen. Ich finde es einfach nicht gut. Für die Ehe nicht. Wenn ich das Rad natürlich zurückdrehe, dann habe ich natürlich eine wirkliche Katastrophe. Ja, was wäre eigentlich so dramatisch daran? Du könntest doch einfach sagen, pass auf, wir haben ein schönes Haus, da fahren wir immer in Ferien hin, vielleicht auch mal auf verlängerten Wochenenden, aber lass uns hier unser Hauptleben weiter in Deutschland weiterführen. Was hat sie denn jetzt schon so endgültig eingefädelt, was nicht mehr rückgängig zu machen ist? Nein, es lässt sich alles rückgängig machen, nur im Kopf natürlich. Das ist ein anderes Thema, also finanziell, organisatorisch, alles was das Thema ist. Das kann man alles noch wunderbar zurückführen halt. Ne? Aber vielleicht, Niveau vielleicht noch reduzieren, ne? Ist jetzt noch die Chance, eine Notbremse zu ziehen, auch von deiner Seite aus, dass du eine klare Position hast. Als wenn es jetzt noch weiter so laufen lässt. Du hast es ja schon lange weiterlaufen lassen. Ja, aber wenn ich die Notbremse letztendlich ziehe, ne, dann muss ich natürlich riskieren, dass die Ehe wirklich zu Bruch geht. Ja, riskierst du in dem anderen Fall auch? Riskiere ich im anderen Fall auch. Ich muss jetzt abschätzen, so schlimm das ist, was das höhere Risiko ist. Ja, das musst du abschätzen, weil du nun wirklich die Details richtig kennst. Also, Johannes, ich kann dir meine Meinung nur sagen. Die habe ich dir gesagt, dass ich das so nicht gut finde, nicht in Ordnung finde. Und würde dir auch empfehlen, zumindest da auch deine Position klarer hervorzuheben. Ich habe so den Eindruck, dass du das bisher nicht so gemacht hast. Ja, ich fand das ja auch ganz schick eigentlich. Ne? Aber die Konsequenz, die wird natürlich immer plastischer und realistischer, ja, und das ist je vielleicht weiter dieser Punkt kommt. Genau, und das ist vielleicht dann auch Grund genug zu sagen, nee, pass mal auf, so können wir es glaube ich doch nicht machen. Lass uns mal noch ein paar Jahre warten. Das läuft uns nicht weg und dann freuen wir uns gemeinsam drauf. Bist du denn der Meinung, dass wenn es auf eine Wochenendehe oder eine 14-tägliche Ehe hinausläuft, also deutsch-italienisch, diese Kombination, dass die Ehe wenig Chance hat, letztendlich zu überleben? Nee, grundsätzlich nicht. Grundsätzlich glaube ich, dass man das gut kann. Aber über dem Ganzen steht so ein schlechtes Zeichen irgendwie, dass das so zwanghaft konstruiert wurde, nämlich deine Frau wollte das so, nur aus Spaßgründen. Ne? Das ist ja der Hintergrund. Generell glaube ich, dass man natürlich Ehen so hinkriegt. Ja gut, sie hat schon, das ist schon ihr Lebenstraum. Ja, das ist schon gut. Ihre persönliche Verwirklichung. Ja gut, aber da sind aber noch andere Menschen auch. Sie kann ja nicht nur egoistisch an ihre persönliche Verwirklichung denken. Mhm. Johannes, meine Meinung war es. Mach das Beste raus. Mach ich. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Markus, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ich grüße dich. Markus. Hallo Markus. Hallo Domian. Dein Thema. Ich wollte mit dir über meine Krankheit sprechen. Ich bin HIV-positiv und wollte dir erzählen, wie ich damit umgehe und wie es mir heute so geht eigentlich. Erzähl mir mal, wie es dazu gekommen ist, sofern du das weißt. Ja, ich weiß es seit 3 Jahren, dass ich positiv bin. Und da ging es mir auch sehr, sehr schlecht. Meine Mutter hat mich damals ins Krankenhaus eingeliefert. Wie gesagt, das sehe ich mir nicht weiter mit an. Ich bringe jetzt ins Krankenhaus. Und da haben die mich untersucht und das sah also sehr schlecht aus um mich. Da haben die mich erstmal behandelt. Fast 1 Jahr lang habe ich da drin gelegen und saß auch im Rollstuhl, konnte nicht mehr laufen. Was für Krankheitssymptome hattest du denn? Ich habe jetzt noch die Neuropathie. Das ist so eine Nervenkrankheit in den Beinen. Da ist man sehr schwach auf den Beinen. Ja. Ich kann auch nichts alleine mehr heben oder so. Ich muss also immer Hilfe haben. Das ist so. Aktuell so im Moment. Noch. Ja, das ist im Moment noch aktuell, genau. Das heißt, aber damals im Krankenhaus war es viel schlimmer und da hat man dich einigermaßen wieder zurechtgeflickt. Ja, genau. Durch die ganzen Medikamente, die ich da schlucken muss, und das sind schon eine ganze Menge. Meine Frage vorhin war, hatte noch einen anderen Hintergrund, nämlich wo oder wie du dich infiziert hast. Weißt du das? Ich habe eine Vermutung, aber wissen tue ich es nicht hundertprozentig. Das weiß ich nicht ganz genau. Und was für eine Vermutung ist das? Das ist eine Vermutung. Ich habe damals mal, das ist aber schon etwas länger her, 4 Jahre jetzt her, mit einem Mann geschlafen. Ich weiß, dass der HIV positiv war. Und ich habe gedacht, er hätte verhütet, aber das war nicht so. Das habe ich hinterher erst erfahren und ich weiß es nicht, ob es davon ist. Ich habe keine Ahnung. Also du wusstest damals, dass der HIV positiv ist? Das wusste ich, ja. Und du bist dann trotzdem mit dem in die Kiste gegangen? Ja, das trotzdem. Und ich habe ja, wogegen ich hab, ja, wenn man sich schützt, auch nichts einzuwenden ist, aber du hast nicht darauf geachtet, dass... Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen was getrunken gehabt, ich habe das auch gar nicht so gemerkt und deswegen, das war auch scheiße. Und, ja, allerdings. Ja. Von dir sowohl als auch von ihm, ne? Ja. Das ist... Er hat extra ausdrücklich gesagt, ja, ich nehme Gummi und so und... Ja, und ich habe mich halt darauf verlassen. War so ein bisschen naiv, ne? Das ist Dummheit. Ein bisschen ist noch sehr, sehr gelinde ausgedrückt. Bitte nochmal. Ich sage, ein bisschen ist gelinde ausgedrückt. Ja. Wenn du daran so denkst, machst du dir da sehr große Vorwürfe und... Doch, mache ich heute. Sehr große Vorwürfe. Ja, ja. Doch. So, jetzt hast du 3 Jahre schon eine Leidenszeit hinter dir, das kann man sagen, ne? Ja, genau. Ja. Wie ist denn so der medizinische Stand der Dinge, sagen die Ärzte? Also wenn wir es einigermaßen jetzt im Auge behalten und diejenigen Medikamente verabreichen, dann schaffen wir es lange? Ja, wenn ich also die Medikamente regelmäßig nehme und das sind gute Medikamente, dann kann ich damit noch 20 Jahre leben, 30 Jahre. Das kann also gut gehen. Aber dein ganzes Leben ist ja, dein ganzer Alltag ist ja umgekrempelt gegenüber früher. Ja, ich bin also oft zu Hause und ich kann nirgendwo hingehen. Ich kann auch alleine nicht weggehen, weil das ist mir zu gefährlich. Ich hatte schon 3-mal so einen epileptischen Anfall bekommen. Da bin ich umgekippt, bewusstlos geworden und da haben sie mich auch ein Krankenhaus eingeliefert. Und das ist einfach zu gefährlich. Ich bin also oft zu Hause. Und du kannst auch nicht mehr arbeiten, natürlich nee, nicht? Nee, im Moment nicht, nee. Das heißt, du lebst von der Sozialhilfe oder bist Frührentner oder... Ja, Rente habe ich noch keine beantragt. Ich kriege Sozialhilfe und momentan kann ich gar nicht arbeiten. Ich hoffe ja, dass es irgendwann mal wieder was wird. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, als klar war, der Markus, der hat AIDS, der ist HIV-positiv? Ja, manche sind damit ganz klasse umgegangen. Ich habe auch dadurch viele Freunde verloren, ne, halt. Und das war sehr schlimm für mich. Und jetzt bin ich gerade dabei, mit meinem Freund zusammen, den ich jetzt auch schon 3 Jahre kenne, der mir geholfen hat, dass es mir wieder besser geht, der war immer da für mich, bin ich jetzt dabei, wieder einen Freundeskreis aufzubauen. Das ist nun, weiß Gott, auch nicht einfach. Du hast deinen Freund kennengelernt, als die Krankheit schon ausgebrochen ist? Ja, als das ausgebrochen ist. Da habe ich meine neue Wohnung bezogen, da habe ich da gewohnt, bin ich jetzt auch noch drin. Und da habe ich den damals dann kennengelernt. Wo hast du ihn kennengelernt? Du konntest doch gar nicht... Übers, Ja, damals übers Telefon. Übers Telefon? Ja, das war ein ganz doofer Zufall. Du kennst ja diese 090-Nummer, kennst du ja. Und da habe ich dann angerufen, ich dachte, komm, guck mal, vielleicht ist ja was Gescheites. Ich habe mir dann die Anzeigen angehört und dann auch jedem eine Antwort gegeben, mit Telefonnummer hinterlassen. Ja, und er hat sich dann halt gemeldet, ne? Verstehe, und so ging es dann los und es wurde ein Liebespaar daraus. Ja, er ist aber nicht HIV-positiv. Nee, ist gesund, ja, Gott sei Dank. Bin ich auch ganz froh drüber. Er geht auch arbeiten und er wohnt nur leider sehr weit weg. Er kommt aus Kleve. Wir haben eine Wochenendbeziehung. Ja, und wo wohnst du? Ich wohne in Düsseldorf. In Düsseldorf, in Kleve, ja. Ja, das ist voll. Du bist ein paar hundert Kilometer, ne? Ja, 100 ungefähr, ja. 100 nur? Ich weiß ja. Hallo, Geografie. Ja. Sag, wie ist es denn in eurer Sexualität? Ist das ein Problem, dass du HIV-positiv bist, dass du AIDS erkrankt bist? Ich habe manchmal Angst, mit ihm zu schlafen, ja. Habe ich oft Angst. Ich kann nicht so, wie ich will. Ich habe da Angst vor, ganz einfach. Aber er... Auch wenn man Gummi nimmt, habe ich Angst, es könnte kaputt gehen oder ich weiß nicht. Oder er darf halt meinen Schwanz nicht im Mund nehmen und da habe ich Angst vor, dass da was passieren kann. Ja, aber generell ist es kein Problem und für ihn schon gar nicht. Er geht da ganz entspannt mit dir um. Ja, er geht ganz normal mit mir um. Wie halt... wie ich das halt auch ganz toll finde. Ne? Aber dann hast du ja wirklich noch ein großes Glück, finde ich, dass sich so eine gute Fügung ergeben hat in dem ganzen Unglück, dass du einen Freund und deinen Freund kennengelernt hast. Ja. Sogar 3 Jahre mit ihm zusammen bist. Das viele, viele Erkrankte vereinsamen ja immer mehr und sehen sich sehr nach seiner Nähe und haben schon die Vermutung, dass sie das nie wieder bekommen werden. Ne? Ja, da kenne ich auch jemanden, das ist mein Ex-Freund aus Essen. Der ist auch HIV-positiv, aber da habe ich mich nicht angesteckt, das weiß ich 100%. Der ist auch alleine und der hat keine Freunde und der hat mir letztens auch Nachrichten geschrieben, dass er nicht mehr, er wäre am Ende, er kann nicht mehr sprechen, nicht mehr nichts mehr essen, nichts mehr trinken, er wäre total am Ende und er würde sich jetzt umbringen, er hätte sich Gift besorgen lassen. Ne? Ich meine, es hat mir doch ein bisschen wehgetan, aber hier kann man nichts dran machen. Aber für dich bist du guter Dinge, im Moment ist der Krankheitszustand auch einigermaßen im Griff. Das ist ganz okay. Und du hast einen netten Freund, den du lieb hast und der dich lieb hat. Ist auch wunderbar. Und das Schöne ist, der ist 12 Jahre älter wie ich und das ist schon mal ganz klasse. Er ist also nicht so verspielt oder so, er weiß auch, was er will. Das finde ich ganz toll. Das ist sehr schön. Du grüßt ihn herzlich von mir. Ja, mach ich. Und ich wünsche alles Gute dir und euch. Jo, danke. Tschüss, dir, ne? Markus. Und deine Sendung ist klasse. Dankeschön. Ne? Okay, jo, tschüss. Ralf, 29 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich grüße dich. Du machst aber bitte den Fernseher und das Radio leise. Bin ich gerade dabei. Ich habe dich schon erwischt, dass du es nicht leise gemacht hast. Besser so? Ja, viel besser. Gut. Also, Ralf, um was geht's? Und zwar, es ist so, also ich bin 29 und ich habe eine 17-jährige Freundin. Und da habe ich ein paar Probleme mit. Und zwar nicht in der Beziehung selber, sondern eher in dem Umfeld. Und wie lange seid ihr denn schon zusammen? Circa 3 Monate. Ja, also ganz frisch noch. Richtig. Ja. Welches Umfeld rümpft denn da die Nase? Wer ist das genau? Ich würde sagen, so ihre Elternpartie. Du hast einen Besuch schon zu Hause gemacht bei den Schwiegereltern? Ja, der hat mich schon mal kennengelernt, aber das war, glaube ich, nicht so gut. Warum? Ja, weil ihm das nicht... Also ja gut, ich meine, ihm passte der Altersunterschied nicht. Und wie hat er dich denn kennengelernt? Bist du in die Wohnung gegangen oder war das irgendwo eine Zufallsbegegnung? Nee, das war ja eine Zufallsbegegnung. Und er wusste vorher nicht, wie alt ich bin und dann hat er wohl erfahren, wie alt ich bin. Und dann hat er mich dann auch mal gesehen. Ja gut, und dann gab es auch den ersten Ärger eigentlich nicht, also nicht mehr mit mir. Also er hat eher schon mit seiner Tochter gemeckert. Und sagte dann, was das überhaupt sollte mit so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, alten Knacker. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, es ist, ich meine, der Altersunterschied ist nun mal ziemlich groß. Und wir haben auch vorher gesagt, Mann, das bringt nichts. Und wir haben es vorher eigentlich auch nicht getan, weil der Altersunterschied so groß war. Was heißt, wir haben es vorher nicht getan? Also wir haben die Beziehung einfach nur ignoriert. Also wir haben einfach gesagt, man hat sich zwar gut verstanden, man mochte sich gegenseitig, aber wir haben gesagt, nee, der Altersunterschied ist einfach zu groß, wir lassen es einfach sein. Aber dann war die Anziehung doch so groß zwischen euch beiden, dass ihr dann doch zueinander gekommen seid? Richtig. Ja. Gibt es sonst noch Leute, außer jetzt dem Vater, der die Nase rümpft? Nein. Nein. Also ich sag mal so, der ganze Umkreis vom Bekanntenkreis, der ist eigentlich nicht dagegen. Die sagen einfach, alle Menschen, ist doch ganz egal, wie alt. Also ich finde diesen Unterschied in diesem Fall auch nicht so umwerfend schlimm. Also 29 und 17, das ist zwar jetzt noch, das sind 12 Jahre. Richtig. Ja gut, Es ist vielleicht noch ein besonderer Abstand, wenn man von 17 auf 29 geht. Wenn irgendwann sie 30 ist und du 42, ist es auch völlig egal. Irgendwann, richtig? Ja, aber das wird jetzt ganz schnell schon so gehen. Also ich finde, dass es da viel dramatischere Beispiele gibt, wo man wirklich sagt, na, ob das denn gut geht, muss das denn sein. Aber wenn sie dich sehr liebt und du sie sehr liebst und die jungen Leute heute in dem Alter zwischen 14 und 18 sind in der Regel ja noch viel weiter entwickelt, als das früher so war. Ja, man merkt den Altersunterschied ja, nicht so. Ja, naja. Also ich finde, du müsstest natürlich jetzt eine vorsichtige und behutsame Überzeugungsarbeit leisten bei den Eltern, nämlich, dass du einfach ein netter Typ bist und jetzt auch nicht mit brachialer Gewalt das nicht rangehen solltest, sondern einfach nur ihnen klar machen, dass du einfach ein guter Typ für das Mädel bist. Ja, das ist ja der Punkt, weil er lässt überhaupt nicht an sich ran, also er will mich auch überhaupt nicht kennenlernen. Mhm. Aber er verbietet ihr nicht konkret mit dir. Doch, das auch. Ja, er verbietet es konkret. Und deswegen ist es auch einfach, im Moment läuft es, ich sage einfach mal heimlich, und da liegen meine Probleme. Mhm. Weil irgendwo habe ich nicht unbedingt Lust, diese Beziehung heimlich zu starten. Mhm. Weil das ist, weiß ich nicht. Das ist Wann nicht. Wird sie denn 18? Nächstes Jahr. Mhm. Ja. Mhm. Und ich sag mal so, ein Jahr lang die Beziehung heimlich durchzuziehen, das ist nicht unbedingt... Nee. Ist aber auch schon ein komisches Verhalten, finde ich, von einem Vater, einem 17-jährigen Mädchen, so etwas zu verbieten. Ich glaube, er kann es eigentlich gar nicht mehr. Aber das ist dann so eine familiäre Geschichte auch. Ja, vom Gesetz her kann er es nicht. Nein, natürlich. Das ist nicht der Punkt. Nur ich habe auch zu ihr gesagt, weil ich hatte auch zwischendurch schon mal Schluss gemacht. Da habe ich zu ihr gesagt, ey, es bringt nichts. Und auch allein von ihrem Vater. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, dass sie jetzt nur dadurch, dass sie mit mir zusammen ist, da Haufen Ärger in der Familie kriegt. Mhm. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, dann lass uns einfach beenden. Mhm. Ist zwar schwer, ist, ich sag mal, blöd, aber ich habe es eigentlich als die bessere Lösung gesehen in dem Moment. Aber das habt ihr auch nicht ausgehalten. Nee, sie wollte es auch nicht. Sie wollte es auch nicht. Nee, sie war da strikt gegen und sie sagte, nein, das will sie nicht und es wird schon gehen. Ich finde ja auch, wenn da eine wirklich gute Liebesbeziehung ist, dass die auch ruhig mal ein Dreivierteljahr warten kann, ne? Und dass man sich mit Misslichkeiten auch arrangieren kann. Und wenn es denn ein Dreivierteljahr heimlich ist, na gut, dann ist es halt heimlich. Danach hat sie aber wirklich ihre Freiheit und kann sagen, mein Freund und mit dem bin ich zusammen. Ich bin 18 Jahre alt. Ja gut, das stimmt. Nur dieses Heimliche ist auch immer, wenn man jetzt zum Beispiel, auch wenn das heimlich läuft und er sollte wieder dahinter kommen. Es ist dann ja nicht nur so, dass man jetzt sagt, jo, wir machen das jetzt heimlich für uns. Ich sag mal so, auch von den Ältersein aus, es baut sich dann ja auch immer mehr. Natürlich, es ist einfach eine unerquickliche Situation. Aber wie geht denn deine Freundin wiederum in der Familie damit um? Was sagt sie dem Vater? Sie hat ihrem Vater schon gesagt, sie ist mit mir zusammen, sie bleibt mit mir zusammen und da kann er nichts dran ändern. Mhm. Und dann er blockt dann immer ab und sagt, ich will da nichts von hören. Mhm. Das Blöde ist ja wirklich, dass es gar keine Chance gibt, dass er dich mal wirklich kennenlernt. Dass er nicht sagt, okay, mir ist das eigentlich ein bisschen zu alt, aber ich lade den Kerl mal zu mir nach Hause ein und ich rede mal ein bisschen mit dem. Ne? So wäre die vernünftige Umgangsweise. Richtig, ja. Das kann passiert. Man, glaube ich, ganz vergessen. Das können wir vergessen. Wie ist denn die Mutter? Welche Position hat die? Die sagt sich einfach, mir ist das egal. Mhm. Also ihr ist das ganz völlig egal. Mhm. Und von ihrer Seite aus würde ich da auch keine Probleme sehen. Mhm. Nur der Vater hat einfach die dominante Stellung in der Familie, sage ich einfach mal. Mhm. Und er hat das Sagen im Haus. Und wenn er sagt, so und so ist das, dann Verstehe. Hat das da so abzulaufen. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und wir haben uns durch eine Bekannte kennengelernt. Mhm. Also ein Freund von mir und seine Freundin, die kannten die schon länger. Mhm. Und dadurch habe ich die kennengelernt. Hast du denn... Eher schon immer so einen Hang eher zu jüngeren Frauen gehabt, Mädels? Nein, gar nicht. Gar nicht. Nein, das ist die erste. Deswegen war es für mich eigentlich auch nicht so einfach. Ich habe auch immer gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe auch immer nur gesagt, das ist jetzt nur vorübergehend oder was weiß ich nicht, was das für eine Phase war. Also ich finde, dass man auch, wenn die Schwierigkeiten jetzt groß sind und die Ungerechtigkeiten provokant von Seiten des Vaters, dass man die Flinte, wenn ihr euch wirklich lieb habt, wenn das nicht nur so eine sexuelle Attraktion deinerseits ist, dass das ein hübsches, sehr junges Mädchen ist. Also wenn da wirklich eine Liebesbeziehung am Reifen ist oder vielleicht schon da ist, dass man die Flinte nicht ins Korn werfen sollte, sondern dass man einfach, dass man bei sich bleibt, dass man dabei bleibt. Ja, also die sexuelle Seite reizt mich eigentlich, ist nicht unbedingt der springende Punkt. Mhm. Ich kann auch sagen, ohne oder so, dass nicht dieser Punkt, wo ich sage, das ist jetzt das, was ich von dieser Frau will oder von diesem Mädchen will, sage ich jetzt mal. Das also überhaupt nicht in dieser Hinsicht. Weil wenn ihr euch wollt, dann bleibt auch zusammen. Und zieht das irgendwie jetzt das Dreivierteljahr durch und dann hat der Vater eh nichts mehr zu melden in Sachen Liebe, was die Tochter betrifft. Ja. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen.